Wissenschaft im Brennpunkt. Die meisten Leute, die im Meer schwimmen, sehen eben die Bakterien nicht. Das heißt, die meisten meinen wahrscheinlich, es gibt sie gar nicht. Wenn man mal wissenschaftlich darüber nachdenkt, ist es so, wenn man ins Wasser geht, ist man umringt eigentlich von einer Bakterienbrühe geradezu. Nur man sieht sie eben nicht. Eintrittskarte zum Mikrokosmos. Die Metagenomik gewährt Einsicht in unentdeckte Lebenswelten. Eine Sendung von Verena von Keitz. Ein paar hundert Meter vom Hafen der Hochseeinsel Helgoland entfernt. Das kleine Forschungsschiff Dieker tuckert zur Probenahme. Die Forscher an Bord haben heute eine besondere Reise vor. Eine Reise in den Mikrokosmos. Wind pfeift ihnen um die Ohren. Meterhohe Wellen schaukeln das Boot hin und her. Dadurch, dass hier eine starke Strömung ist, schwankt es hier schon öfter mal. Eingepackt in Regenhose, Regenjacke und gelbe Gummistiefel, überprüft Christine Klocko per GPS-Gerät die Koordinaten der Probenstelle. Der Kapitän und ein Mitarbeiter schöpfen währenddessen eimerweise Wasser in große, weiße Plastikkannen. Wir nehmen jetzt Seewasserproben, also Proben vom Oberflächenwasser aus etwa 1 Meter Tiefe. Und wir nehmen jetzt 5x35 Liter, die wir dann im Labor filtrieren und dann untersuchen werden. Gemeinsam mit Forschern der Biologischen Anstalt Helgoland untersucht Christine Klocko vom Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie die Vielfalt der Mikroorganismen vor der Insel. Ich habe jetzt mal einen kleinen Eimer abfüllen lassen, damit man sich mal ansehen kann. Das Wasser ist sehr klar. Hier sieht es wirklich total klar aus und enthält eben trotzdem sehr, sehr viele Mikroorganismen, obwohl man das gar nicht erkennen kann. Zurück im Hafen lädt Christine Klocko gemeinsam mit der Doktorandin Bajak Öztürk die Fässer auf einen Handkarren. Auf Helgoland das beliebteste Transportmittel. Die Proben müssen schnell ins Labor, denn Mikroorganismen reagieren äußerst rasch auf veränderte Umweltbedingungen. Sobald die Zellen sich zum Beispiel in irgendwas, was nicht ihre natürliche Umgebung befinden, zum Beispiel in Plastikeimer, können sie halt schon andere Gene ein- oder ausschalten. Und das möchten wir natürlich nicht. Wir möchten natürlich den Zustand untersuchen, wie sie sind, wenn sie in der Nordsee schwimmen und nicht, wie es ist, wenn sie im Eimer rumstehen. Man hat zwar immer nur das Bild, dass da draußen die Wale schwimmen und die Fische und das ist alles schön und gut, aber letztendlich, am Schluss werden sie von Mikroorganismen abgebaut. Frank-Oliver Glöckner vom Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen. Er will Licht in die dunkle Mikrobenwelt der Nordsee bringen. Denn Bakterien sind in der Natur extrem wichtig. Die bauen aktiv jede Art von organischer Substanz ab, bauen für sich wiederum organische Substanz auf, die dann wiederum als Nahrung dient für einzellige Tiere. Und die wiederum bauen wiederum Biomasse auf, die dann eben von Fischen gefressen werden und dann vom nächsten Fisch und so weiter. So geht es durch die ganze Nahrungskette durch. Es ist sozusagen die Nahrung für die nächste Stufe der Fraßfeinde, aber es ist auf der anderen Seite eben auch wieder der, der am Schluss sozusagen auch den toten Wal abbaut. Und deswegen sind Mikroorganismen eigentlich so die Hauptakteure in so einem marinen System. Bisher blieb den Forschern aber verborgen, was genau im Meerwasser herumwimmelt. Denn die Einzeller lassen sich aufgrund ihres Äußeren nicht gut voneinander unterscheiden. Ich sage mal zu meinen Studenten, jeder von denen kann im Prinzip natürlich ein Zebra von einem Elefanten unterscheiden, allein morphologisch. Ne? Bei Bakterien ist das hinfällig, weil das Aussehen der Bakterien ist eben sehr einheitlich. Also man hat da mal Kocken, Stäbchen, dann vielleicht mal irgendwelche geringelten Dinge. Aber eigentlich, wenn man die anschaut, rein zum Sehen ist da nicht wirklich viel. Vor knapp 350 Jahren entdeckte der Holländer Anthony van Leeuwenhoek mit einem simplen, selbstgebauten Mikroskop, dass es die winzigen Lebewesen, Tierchen, wie er meinte, überhaupt gibt. Seitdem haben sich Forscher vor allem mit Mikroorganismen beschäftigt, die krank machen. Und mit solchen, die sich im Labor züchten lassen. Doch die sind nur ein winziger Teil des Mikrobenreiches. In der Realität ist aber so, dass wir im Moment davon ausgehen, dass nur zwischen 1% und 10% der tatsächlich vorhandenen Organismen, Bakterien in der Umwelt auch kultivierbar sind. Dass wir sozusagen aus der Umwelt herausnehmen können und dann auf einem Nährmedium bei uns im Labor wachsen lassen können. Alle anderen Bakterienarten sterben außerhalb ihrer natürlichen Umgebung ab und entziehen sich damit dem menschlichen Forscherdrang. Bakterien leben in der Umwelt in komplexen Gemeinschaften und sind aufeinander angewiesen. Diese Lebensbedingungen lassen sich im Labor schwer nachstellen. Aber was man eben so in den letzten Jahren versucht, die Organismen gar nicht erst aus ihrer Umwelt sozusagen herauszureißen, sondern man versucht direkt die Erbinformationen in der Umwelt zu bestimmen, die Probe zu nehmen, daraus die Erbinformationen zu bestimmen und dann zu sehen, was ist denn da alles drin? Was für Gene sind denn in diesen Wasserproben drin? Mit Hilfe der sogenannten Metagenomik wird die komplette Erbinformation aus einer Umweltprobe untersucht, ohne dass die Mikroorganismen im Labor gezüchtet und vereinzelt werden müssen. Man hat sozusagen das gemeinschaftliche Genom sozusagen, das ist das Metagenom dieser ganzen Gemeinschaft. Das ist auch so die Idee dahinter. Man kümmert sich nicht um den Einzelnen, sondern um die Gesamtheit. Also man trennt da auch nicht mehr auf zwischen einzelnen Organismen, sondern man nimmt sich einfach, ich sage mal, 100 Liter Wasser, filtriert die und anschließend wird daraus die DNA, also Erbinformation, extrahiert. Im Labor lässt Christine Klocko die 170 Liter Meerwasser, die sie am Vormittag vor der Helgoländer Küste gesammelt hat, durch eine Filtrationsanlage laufen. Das viele Wasser zu filtrieren, dauert seine Zeit. Und damit sich möglichst wenig ändert in der Zusammensetzung der bakteriellen Gemeinschaft, es gibt da natürlich auch Fressen und Gefressenwerden, stellen wir das kalt bei 4 Grad, sodass möglichst alle Aktivitäten der Mikroorganismen erstmal zum Erliegen kommen. Im ersten Filtrationsschritt werden größere Partikel wie Algen weggefangen, die für die Forscherin uninteressant sind. Bakterien kommen aber durch. Wir wollen möglichst nur die Prokaryoten, das heißt, das sind die Mikroorganismen ohne Zellkern, die recht einfach aufgebaut sind. Und durch die Vorfiltration werden die größeren Organismen rausgeholt. Der Vorfilter ist beige-braun verfärbt. Auf ihm kleben auch Sandkörnchen und andere Schwebteilchen aus dem Meerwasser. Wir hatten ja heute auch etwas Wind, als wir die Probe genommen haben. Und dann gibt es natürlich Bewegung im Wasser, dadurch wird Sand abgerieben. Und den findet man als Schwebstoff in der Probe natürlich wieder. Auch wenn das Wasser hier recht klar aussieht, ist trotzdem noch Sand drin. Erst im zweiten Filtrationsschritt bleiben die Organismen hängen, auf die Christine Klocko es abgesehen hat. Das ist also der Filter mit 0,2 Mikrometer, also 0,2 Tausendstel Millimeter Porendurchmesser. Und da sind die Bakterien, die wir untersuchen wollen, drauf haften geblieben. Was mit bloßem Auge allerdings nicht zu erkennen ist. Der Filter sieht immer noch sauber und weiß aus. In einem abgedunkelten Raum ohne Fenster steht hinter einem schwarzen Vorhang ein großes Fluoreszenzmikroskop. Bajak Öztürk legt einen Objektträger unter das Objektiv und versucht, scharf zu stellen. Wir werden jetzt gleich Zellen sehen, falls noch jemand glaubt, in der Probe seien keine Bakterien, weil man sie nicht sieht. Dafür hat Bajak Öztürk einige Milliliter der ursprünglichen Meerwasserprobe mit einem speziellen Farbstoff behandelt, der DNA anfärbt und unter dem Fluoreszenzmikroskop blaues Licht abstrahlt. Sehr langsam bewegt die Biologin den Schärferegler. Aha, there we go. Oh, we have a lot of cells here. Many, many, many, many shining. Das sind wirklich viele Zellen, viele leuchtend blaue Pünktchen auf einer grauen Oberfläche. Hübsch ist das. Einige bilden Klümpchen. Man sieht, dass sie nicht alleine sein wollen. Very, very nice. Währenddessen schiebt Christine Klocko den Filter mit den unsichtbaren Mikroben mit einer sterilen Pinzette vorsichtig in ein kleines Plastikröhrchen. Obwohl das ganz, ganz viele Proliter sind, sind sie halt auch sehr, sehr klein und haben noch viel weniger DNA und RNA da drin. Das heißt, am Ende bleiben vielleicht so 5 Filter übrig. Da wird das dann nochmal verkleinert sozusagen. Da werden dann die Mikroorganismen aufgeschlossen. Das heißt, die Zellwand wird aufgebrochen. Und dann kann die DNA oder die RNA, die uns interessiert, rausfließen. Und am Ende bleiben also wenige Mikrogramm übrig. Das ist dann die Endprobe aus den 170 Liter Wasser, die wir mal hatten. Die DNA ist ja ein Gemisch. Wenn man die einfach aus der Umwelt sozusagen holt und dann in Schnipsel haut, dann ist es im Prinzip ein Gemisch aus jeder Art von Fragmenten aus verschiedenen Organismen. Für den Bioinformatiker Frank-Oliver Glöckner am Max-Planck-Institut in Bremen geht die Arbeit erst richtig los, wenn das genetische Material aus einer Umweltprobe isoliert ist. Dann versucht er herauszufinden, was für Gene in der Probe enthalten sind und welche Gene zu welcher Mikrobe gehören. Dafür werden die DNA-Stückchen sequenziert, also auf die Abfolge ihrer Bausteine hin untersucht und anschließend mit bereits bekannten Gensequenzen verglichen. Das ist eine ziemliche Stückelarbeit und natürlich auch sehr computeraufwendig, weil letztendlich müssen Referenzdatenbanken da sein, gegen die man letztendlich diese Informationen laufen lässt. Das ist immer noch ein ziemlicher Aufwand. Die Forscher fahnden nach Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten in den Gensequenzen. Denn die geben Aufschluss über mögliche Verwandtschaftsbeziehungen. Weil die Umweltproben aber zum überwiegenden Teil unbekannte Mikroorganismen enthalten, stoßen die Forscher immer wieder auf völlig unbekannte Gene. Das ist speziell in der Umwelt ein großes Problem, weil nämlich, ich sage mal, im Durchschnitt zwischen 40% und 50% der Gene, die wir drauf finden, ist im Moment noch keine Funktion zuzuordnen. Wir wissen nicht, für was sie wirklich kodieren. Auch wollen die Forscher des Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie herausfinden, welche Gene die Mikroorganismen überhaupt benutzen. Die Natur ist das sehr ökonomisch. Wenn ich auch 5000 Gene habe, schalte ich die nicht alle zum gleichen Zeitpunkt ein. Das wäre genauso, wenn Sie in die Küche gehen und Sie wollen jetzt einen Kuchen backen, dann brauchen Sie nicht alle Küchengeräte. Dann brauchen Sie nur den Mixer und den Herd, aber Sie brauchen wahrscheinlich nicht die Saftpresse oder Sie brauchen wahrscheinlich nicht den elektrischen Dosenöffner, genau. Welche Gene in den Zellen gerade benutzt werden, zeigt eine Analyse der RNA-Moleküle der Proben. Denn sie sind die Kopien, die beim Ablesen der aktiven Gene entstehen. Was wir jetzt versuchen ist, dass wir möglichst viel Informationen zusammenziehen. Informationen über den Standort, über die Temperatur, Salzgehalt, wann sozusagen diese Gene sozusagen auftreten. Und natürlich ist dann die Idee, dass man sagt, okay, wenn jetzt diese Gene zu bestimmten Umweltparametern eingeschalten werden, dann sollten die ja auch irgendwas damit zu tun haben. 3 Jahre lang wollen die Forscher beobachten, wie sich die Mikroorganismen vor Helgoland über das Jahr hinweg verändern. Wie Wassertemperatur, Salzgehalt, Sauerstoffkonzentration und andere Umweltfaktoren die Gemeinschaft beeinflussen. Ihre Erkenntnisse sollen als Grundlage für weiterführende Prognosen dienen, zum Beispiel darüber, wie sich steigende Wassertemperaturen auf die bakterielle Gemeinschaft auswirken. Etwa 2 Autostunden entfernt von Wien liegt die Paulinenhöhle im bergigen Karstgestein. In der ehemaligen Schauhöhle herrscht das ganze Jahr die gleiche Temperatur von etwa 6 Grad Celsius. Also hier hängt jetzt noch ein Vertreter der Fledermäuse und überwintert an der Decke hängend mitten im Gang. Und da ist so eine Höhlenspinne hier unterwegs. Guckt mal, wahrscheinlich ist die blind. Tatsächlich. Dort, seht ihr das? Ganz kleine, fast durchsichtige Höhlenspinne hier, also ohne Pigmente. Oh ja. Mit vorsichtigen Schritten tastet sich der Höhlenforscher Jens Achten durch den Gang des Stollens. An seinem Helm trägt er eine Karbidlampe, die mit offener Flamme brennt und die Wände der Höhle hell erleuchtet. Hinter ihm her klettern Professorin Christa Schleper vom Institut für Ökogenetik der Universität Wien und ihre Mitarbeiterin Maria Turner. Auch sie mit Bauhelmen geschützt und mit Kopflampen ausgerüstet. Wir suchen nach Mikroorganismen, nach Biofilmen nennt man das, also eine Anhäufung von Mikroorganismen, sowas wie Bakterienschleim. Und wir suchen speziell Mikroorganismen, die man Archaea nennt. Und diese Archaea setzen normalerweise Stickstoffverbindungen um. Und erst vor kurzem wurde entdeckt, unter anderem auch von uns, dass sie hauptsächlich auch oder sehr gerne auch in Höhlen vorkommen. Und deswegen sind wir heute hier in der Paulinenhöhle. Archaeen sind wie Bakterien einzellige Lebewesen ohne Zellkern. Und genau wie Bakterien können sie auf festem, feuchtem Untergrund schleimige Biofilme bilden. Archaea, die kennt man noch nicht so gut, also ihre Häufigkeit in Höhlen. Sie sind aber in großer Zahl in bestimmten Höhlen gefunden worden und wir wollen schauen, wie weit sie verbreitet sind. Suchend lässt Christa Schleper ihren Blick über die Höhlenwand gleiten. Ja, das sieht auch sehr interessant aus hier, wie so kleine Flechtenspots auf dem Gestein. So ein schwarzer Untergrund und dann viele weiße Flecken und es sieht sehr feucht aus, also da, das ist auch eine tolle Stelle für Mikroorganismen. Gucken, ob ich das abkratzen kann. Oh ja, hier ist schon gut Biofilm drauf. Mit einem Metallspatel schabt sie graue Bakterienmasse ab und streift sie in ein steriles Plastikröhrchen. Jetzt versuchen wir mal den pH-Wert zu bestimmen, weil es gibt natürlich Hinweise auf spezielle Physiologie und unsere Archaea, die mögen es auch gerade gern sauer. Archaeen gelten als besonders urtümliche Mikroben. Viele Arten können in heißen Quellen wachsen, in Salzlagen oder auch in säurehaltiger Umgebung. It looks sour. Sour. Yes. Mm. It looks very sour. Interesting. Archaeen wurden jetzt auch entdeckt in Raumfahrzeugen, die zum Mond fahren oder auf den Mars und wo man also untersucht hat, welche Bakterien oder Mikroorganismen wir womöglich auf andere Planeten bringen, ja, mit unseren Missionen. Und auch da wurden sogar diese Archaeen gefunden, in den Raumfahrzeugen, von denen man dachte, dass sie steril sind. Der kleine Trupp kraxelt weiter ins Höhleninnere. Als sich der niedrige Gang der Höhle etwas öffnet, streifen die Lichtkegel der Kopflampen einen schwarzen Fleck auf dem Gestein. Ja, das ist toller Biofilm hier. Sowas suche ich. Hier haben wir richtig gut Biomasse. Siehst du, hier ist eine ganz dicke, fette, schleimige Schicht. Und das ist auch so in dem Ton, wie wir es schon vorher gesehen haben. Oh ja, danke, so ist mehr Licht. Sehr schön, hier können wir eine große Probe nehmen. Der Biofilm ist nicht vom Gang aus zu erreichen. Deshalb klettert Höhlenforscher Jens Achten über einen großen Fels zu dem Fleck. So, jetzt zieh mal hier mal ein bisschen Biofilm ab. Kratz, kratz. Vielleicht noch ein bisschen mehr hier oben. Hier ist tiefschwarze, das sieht schön fies aus. So was kratzen wir von der anderen Höhle in Bad Gastein. So was kratze ich mir mal vom Anzug runter. Vielleicht sollte ich meinen Anzug dann immer untersuchen. Ja, da sind bestimmt... Jens Achten hat schon in mehreren Höhlen für Christa Schleper Proben genommen. Dank seiner Erfahrung und Ausrüstung kann er auch Proben von Biofilmen nehmen, die schwieriger zu erreichen sind. Ich glaube, das reicht. Wie würdest du das jetzt nennen hier, Jens? Wie sollen wir die Probe nennen? Also wenn man sich diesen hübschen Tropfstein da drüben anschaut, könnte man ja denken, das wären zwei große Ohren mit einem Rüssel dazwischen. Also würde ich den Spot nennen Elefantenstein. Elephant Stone. Elephant Stone, genau. Big Elephant Stone. Big Elephant Stone. Montagvormittag im Souterrain der Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität Wien. Hier leitet Christa Schleper das neu gegründete Departement für Ökogenetik. Die Höhlenproben vom Tag zuvor lagern jetzt in einem der vielen Eisschränke. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Mikroorganismen, die wichtigste Rollen spielen in den Zyklen, also für Kohlenstoff und Stickstoff auf der Erde oder Phosphor oder Schwefel. Und spielen eine ganz essentielle Rolle. Also die meisten Bakterien oder Mikroorganismen sind gute. Und wir wollen prinzipiell verstehen, was die Rolle der Mikroorganismen in der Umwelt ist. Also dass es viele sind, wissen wir. Das haben wir in den letzten 20 Jahren durch molekularbiologische Techniken gelernt. Und jetzt wollen wir eben wissen, welche sind die wichtigen Spieler im Wechselspiel miteinander und bei den wichtigen Umsetzungen. Auch Christa Schleper und ihre Mitarbeiter nutzen die Methoden der Metagenomik, um Einblick in die verborgene Mikrobengemeinschaft zu bekommen. Das Interessante ist eben in der Mikrobiologie, dass wir die allermeisten dieser Mikroorganismen noch gar nicht kennen, weil wir sie nicht kultivieren können. Das heißt, dass wir sie aus der Umwelt holen, so wie das die ersten Mikrobiologen vor über 100 Jahren gemacht haben, dass wir sie aus der Umwelt isolieren und dann im Labor zu großen Mengen heranwachsen lassen, sodass wir sie vernünftig biochemisch, physiologisch analysieren können. Das können wir mit den allermeisten gar nicht. Und deswegen sind meistens so 99% oder sogar noch mehr noch ganz unbekannt. Ja, und die wenigen Mikroorganismen, die also beschrieben sind und die so in den Lehrbüchern stehen, von denen man denkt, die sind also ganz wichtig, die sind eigentlich eine Minorität. Ja? Das sind unter Umständen gar nicht die wichtigen ökologischen Spieler in der Umwelt. Und wenn man sich vorstellt, wir schlucken Antibiotika oder wir geben eben Hemmstoffe in die Umwelt und wir denken, wir hemmen die richtigen Organismen, aber wir kennen sie noch gar nicht, das ist natürlich schlecht. Also je mehr Wissen wir erhalten darüber, umso besser können wir uns einmischen, wenn wir das denn wollen. Besonders interessiert sich Christa Schleper für die Nitrifizierer. Diese Mikroorganismen leben im Boden und sind wichtig für die Landwirtschaft. Denn sie wandeln die Stickstoffverbindung Ammonium, die etwa in Gülle enthalten ist, zu Nitrit und Nitrat um. Wenn man jetzt also das Maisfeld düngt, dann ist es wichtig, dass diese Ammoniumoxidierer das Ammonium oxidieren, damit die Pflanzen es leichter aufnehmen können. Weil das Nitrat kann besser von den Pflanzen aufgenommen werden. Ja, wenn es dann aber ausgerechnet stark regnet, wird das ins Grundwasser gespült, das ist auch wieder nicht gut. Jetzt hat man also Hemmstoffe entwickelt gegen bestimmte Ammoniumoxidierer, von denen man dachte, dass das die wichtigen Organismen im Ackerboden sind. Und jetzt haben wir aber zum Beispiel festgestellt in den Studien also der letzten Jahre, dass es eine ganz andere Gruppe noch gibt von Archaea, die auch Ammonium oxidieren können. Und jetzt ist es schon sehr wichtig herauszubekommen, wer sind jetzt eigentlich die Organismen, die wirklich zum Beispiel im Ackerbau eine Rolle spielen für die Ammoniumoxidation. Ja, so um entsprechende Düngemittel oder Hemmstoffe sinnvoll jedenfalls einzusetzen. Dass Archaeen auch im ganz normalen Ackerboden vorkommen, ist eine recht neue Erkenntnis. Man dachte ja, die sind nur in heißen Quellen und nur an verrückten Orten zu finden. Und ja, da hat die Metagenomik sehr viel zu beigetragen, dass sie also sowohl quantitativ, dass sie so in großer Zahl vorkommen können, auch im Meerwasser besonders oder eben im Boden. Ja, und auch ihre Verschiedenheit, ihre Diversität haben wir dadurch gelernt. Archaeen sind wie die Bakterien weit verbreitet und an die unterschiedlichsten Lebensbedingungen angepasst. Dies blieb jedoch lange unbemerkt, weil Archaeen im Labor nicht überleben. Mit der Metagenomik lässt sich ihre Anwesenheit seit wenigen Jahren nachweisen. An der Durchfahrtsstraße des Ortes Zwingenberg an der Bergstraße erhebt sich ein weißgetünchtes Gebäude im Bauhausstil. Firmensitz des Biotechnologieunternehmens Brain. Wenn Sie auf Bakterien blicken, blicken Sie auf 3,5 Milliarden Jahre Evolution, sagt Jürgen Eck, Mitbegründer der Firma. In diesen 3,5 Milliarden Jahren haben sich die Bakterien jeglichen Lebensraum erschlossen, den sie nur denken können. Von kalt bis heiß, von wenigen Zuckersubstraten bis hin zu ganz merkwürdigen Substraten. Sie finden Organismen, die können mit nichts als CO2, also Luft und etwas Schwefel leben. Ein Organismus, der aus CO2 und etwas Schwefel jeglichen Aminosäuren, jegliche Bausteine des Lebens synthetisieren kann, dann sehen Sie, wie weit im Vorteil diese Mikroorganismen der herkömmlichen Chemie einfach überlegen sind. Diese Fähigkeit der Mikroben nutzt die Brain AG, um umweltschonende Produktionsverfahren zu entwickeln. Zum Beispiel für die Herstellung von Chemikalien. Also mit den Ressourcen der Natur basteln wir uns kleine Minifabriken, die eben in der Lage sind, zum Beispiel aufbauend auf Zucker, eben Chemikalien herzustellen. Also kleine, nanometergroße Minifabriken, die dann auch große Mengen herstellen können. Für ihre Umweltproben müssen die Mitarbeiter der Firma nicht weit gehen. Schon ein paar Handvoll Erde aus dem Boden des nahegelegenen Weinberges enthalten tausende bislang nie beschriebene Mikroben. In einem Labor im Erdgeschoss lagern die Proben, die nach interessanten Enzymen durchsucht werden. Jürgen Eck geht zu einer Reihe mannshoher Tiefkühlschränke. Ja, wir stehen jetzt hier vor den Schatztruhen der Brain. Das heißt, hier sind die ganzen Genbanken gelagert, die aus den nicht kultivierten Mikroorganismen erstellt werden und uns als Quelle dienen für die Suche nach neuen Enzymen, nach neuen Synthesewegen, eben um dann zum Beispiel neue Chemikalien herzustellen. Bei minus 80 Grad lagern hier unzählige Platten mit hunderten von kleinen Löchern. Jedes der Löcher enthält einen Stamm von Laborbakterien, der jeweils ein Bruchstück DNA aus einer Umweltprobe aufgenommen hat. Die Genbank einer Bodenprobe enthält Millionen Bruchstücke von DNA. Denn in einem Gramm Erdboden tummeln sich schätzungsweise zwischen 8.000 und 10.000 verschiedene Mikroorganismen. Die tragen wiederum jeweils tausende Gene in sich, die Baupläne für Enzyme. Das heißt, Sie haben allein in einem Kubikzentimeter Erdboden, den man hier aus dem Weinberg nehmen kann, 10.000 verschiedene Proteasen. Also ein unglaubliches Potenzial an neuen Enzymen, an neuen Synthesewegen. Und das gilt es einfach zu heben mit diesen Technologien der Metagenomik. Den Heuhaufen unbekannter Gene müssen die Biotechnologen durchstöbern, wenn sie nach bestimmten Stoffen suchen. Wir gehen zu unseren Gefäßschränken, nehmen diese Genbanken heraus und fahnden dann in gewissen Testsystemen nach den gewünschten Aktivitäten, nach den gesuchten Enzymen, zum Beispiel nach Enzymen mit Waschleistung oder nach Enzymen, die eine Synthese von Chemikalien eben zulassen. Und so haben die Biotechnologen bereits ein spezielles Waschenzym aufgespürt. Es baut Eiweiße, die in den meisten Schmutzflecken enthalten sind, schon bei geringen Temperaturen ab. Neuartige Waschmittel, die dieses Enzym enthalten, stehen bereits in den Supermarktregalen. Auf ihrem Etikett werben sie mit guter Waschleistung schon bei 20 Grad. Ein anderes Projekt: Mit einem Gen aus einer Umweltprobe können Laborbakterien ein Enteisungsmittel herstellen. Man muss die Bakterien dafür nur mit Zucker füttern. Bisher wurde das Enteisungsmittel, das bei Flugzeugen eingesetzt wird oder im Wischwasser von Autos, chemisch auf der Basis von Erdöl produziert. Es gelingt, Prozesse zu etablieren mit der Nutzung von Enzymen, die eben weniger Abfall generieren, die bei niedrigen Temperaturen funktionieren, die weniger Energie verbrauchen sind. All das bietet, oder dieses Potenzial bietet ganz klar die Vielfalt der Mikroorganismen, die Vielfalt der Natur. Und unser Konzept halt eben ist, genau dieses Potenzial zu erschließen und für die Produktion, für die Industrie eben bereitzustellen. Für ihre Arbeit ist die Brain AG mit dem Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet worden. Jürgen Eck hat durch seine Arbeit eine regelrechte Hochachtung vor den Stoffwechselleistungen der Mikroorganismen entwickelt. Denn seiner Erfahrung nach gibt es eigentlich nichts, was Bakterien nicht können. In der Tat ist es so, dass man typischerweise gewohnt ist, diese anthropozentrischen Stammbäume zu sehen, wo der Mensch ganz oben steht, dann kommt irgendwann der Wurm und dann wird es schon langsam irgendwie dumpf und doof, denkt man. Aber die wahre Synthese-Kreativität, das entdeckt man halt eben mitnicht nur in den Pflanzen, wo man ja schon mal so weit ist, dass man aus Sonnenlicht was produzieren kann. Die wahre Diversität, die wahre synthetische Kreativität, die findet man in Mikroorganismen. Also die Leistung aus CO2 und etwas Schwefel eben alles Mögliche synthetisieren zu können, auch Biopolymere bauen zu können, das können nur die Bakterien. Und da sind wir in der Tat reine Konsumenten. Der Mensch ist da ein reiner Konsument, der jetzt nicht gerade sehr kreativ ist in seiner Stoffwechselleistung. Vielfalt an Stoffwechselwegen kommt auch anderen Lebewesen zugute. So sind Termiten nur dank der Bakteriengemeinschaft in ihrem Darm in der Lage, sich von Holz zu ernähren. Genauso können Kühe nur aufgrund der Mikroflora im Pansen von Gras leben. Und auch der Mensch wäre ohne seine unsichtbaren Mitbewohner gar nicht lebensfähig, meint Mikrobiologin Christa Schleper. Die Mikroorganismen im Darm sind wichtig, um uns zu schützen vor Pathogenen, wie man denkt, und sind aber auch ganz wichtig für die Essensverwertung, ja, für den Abbau von Material und aber auch zum Beispiel synthetisieren sie Vitamine. Ohne die könnten wir gar nicht. Und die Metagenomik trägt immer stärker dazu bei, die unsichtbare Welt der Mikroorganismen zu erhellen. Ihre Ergebnisse könnten auf lange Sicht das Selbstbild der Menschen verändern. Es gab eine Studie, da wurden also in großem Maßstab so mit kurzen Sequenzanalysen eben einfach so die Diversität angeschaut von den Mikroorganismen. Und dabei ist rausgekommen, dass wir also an unserem oder in unserem Körper 100-mal mehr Gene von Mikroorganismen tragen, als wir eigentlich selber in unserem menschlichen Genom haben. Wenn man so will, sind wir also mehr Mikrobe als sozusagen Mensch. Ganz provokativ gesprochen. Eintrittskarte zum Mikrokosmos. Die Metagenomik gewährt Einsicht in unentdeckte Lebenswelten. Eine Sendung von Verena von Keitz. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Grit Kienzlen.